Ah. Wir haben nämlich die schönste Aussicht auf die Lutherkirche hier im Atelier Achter. Auch wenn man es das nicht so sieht, weil wir sind jetzt nicht dazu gerichtet, also wir haben kein einziges Fenster, was auf die Lutherkirche zeigt, aber oben in der Küche haben wir ein Fenster, da schaut man auf die Fenster vom gegenüberliegenden Gebäude und dort spiegelt sich zu verschiedensten Jahreszeiten ganz unterschiedlich die Lutherkirche, den ganzen Turm. Und das Lustige dabei ist, das sind Fenster von Arztpraxen, eine ganze Front von Fenstern. Und manchmal werden die auf Kippe gestellt und dann fehlen Fragmente von dieser Kirche. Und tatsächlich auch schon mal der Professor Dr. Wippig aus Kalisch, aus der Partnerschaft von Cham, wir haben hier mal ein gemeinsames Projekt gemacht, der hat das tatsächlich auch in seine Radierungen mit aufgenommen. Diese Sicht auf die Martin-Luther-Kirche aus dem Arto, ich habe es auch schon öfter mal gezeichnet, ist die schönste Sicht eigentlich darauf, die schönste Aussicht, auch wenn es um die Ecke ist, gespiegelt ist, im Viertel, finde ich. Können wir mal hochgehen? Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Machen wir. Ihr seid fertig. Ihr kümmert euch um die Hühner. Ihr habt ja Schlüssel. Julia hat es keine. Okay. Warst du hier schon mal oben? Warst du hier schon oben? Nein. Sowas. So ein ganz. Dieses Gebäude hat echt eine Geschichte. Also, das Gebäude hier, wo Arthur drin ist, stand vorher da, bevor auf der Rückseite in der Nassauer Straße ein Kino gebaut wurde. Und laut den damaligen Besitzern oder Vermietern, unseren Vermietern, wurde damals angefragt, ob das Kino sich hier an das Gebäude lehnen darf. Ja. Wir haben jetzt auch zwei Fenster, die zugemauert sind. Das heißt, wenn wir hier mal so ein Loch durchbohren würden, hinter diesem echten Fenster mit Glasscheibe drin und so weiter, dann kann man quasi Ziegel rausnehmen, da wäre man in dem alten Kino drin von der Nassauer Straße. Das ist hier einmal. Ein zweites Mal hier. Nur halt ohne Glasscheibe. Ja, mit dem alten, echten, tatsächlich Holzboden, also ganz urig. Es war mal früher eine Wohnung, später wurde es hier Mitarbeitergeschichten. Wir haben auch alte Presse, alles Mögliche. Jetzt kommen wir zu der schönsten Aussicht. So, jetzt ist die Lutherkirche leider mit Gerüsten voll, aber man sieht es von hier aus tatsächlich hier, sieht man jetzt zwei Fenster sind gekippt, da fehlen die Stücke. Aber da sieht man in dieser ganzen Fensterfront tatsächlich, ich habe hier auch mal was stehen gehabt, da ich das selbst gemalt habe, sieht man tatsächlich die Lutherkirche. Jetzt soll sie auch beleuchtet werden, da freue ich mich schon drauf. Abends sieht man die dann. Also es fehlen jetzt hier welche, weil die Fenster gekippt sind. Wenn die wieder gerade sind, dann spiegelt sich die ganze Fläche. Die schönste Aussicht. Von hier aus sieht man es noch besser. Schau mal hier. Ja, guck mal, jetzt ist das sogar aufgeteilt, dadurch, dass sie gekippt sind. Dann ist der Turm auf einmal, der Vogel, befindet er sich unten mittendrin in der Kirche. Und das passiert ja, wenn da diese Fragmente dann fehlen, je nach der Stellung, dann da, das passieren ganz verspielte Geschichten. Ja, das kann man nicht mit nichts, glaube ich, vergleichen. Super. Ja. Aber dann, ja, muss ich dir vorstellen, wenn das dann wieder nach vorne ist, dann sieht man normal die Kirche, da oben ist ja auch wieder der Vogel und je nachdem, da fehlt mal was, da kommt mal was dazu. Jetzt klar, mit dem Gerüst sieht es doof aus, aber wird ja auch bald weg sein. Ich finde das mit dem Gerüst noch extra interessant. Ja, ich finde es geht so. Ja, aber bei so normalen Fenstern sieht man das ja kaum, aber dadurch, dass diese ganze große, verspiegelte Fensterfront da ist, dann sieht man die ganz. Das ist eine richtig coole Sache. Ja, das ist hier unser sozialer Raum, also sprich Küche.